Hallo? Ja, hallo? Hallo? Hörst du mich? Ja. Ich höre dich, ich höre dich. Ich höre dich auch. Das ist gut. Gut. Ich muss aber noch mal ganz kurz in die Küche, ich bin gleich wieder da. Das mach mal und ich teste jetzt mal die Aufnahme. Ich habe die nämlich auf Mono eingestellt. Ich teste mal, ja? Bis gleich. Der neue Nachgedacht Entertainment und Hörspiel Podcast. Von und mit Jan und Sören. Ja, dann würde ich sagen, an dieser Stelle willkommen zur 6. Ausgabe des Nachgedacht Podcast. Heute unter einem neuen Thema, unter einem neuen Banner mit einem Restart quasi. Die letzte Folge ist ja schon irgendwie 3 Monate bald her. Gar nicht wahr, ich kann nicht rechnen. Ich und meine Freunde oben in meinem Kopf. Ihr habt schon gehört, da hechelt im Hintergrund noch ein zweiter, der sitzt in Borgfeld, und zwar ist das der Sören, der ist hier heute, ich will nicht sagen zu Gast, sondern hat spontan Lust gehabt, hier mitzumachen. Sören, schön, dass du da bist. Ja, hallo. Schön, dass ich da sein darf. Ja, ja, klar, klar doch, klar. Du bist ja auch nicht auf den Mund gefallen und hast ja auch so ein paar Hobbys oder ein paar gemeinsame Hobbys haben wir ja auch, oder können uns für Dinge gemeinsam begeistern, und da haben wir uns doch einfach mal überlegt, Mensch, es gibt so viele coole Podcasts da draußen, die vor allem daraus ihre Würze ziehen, dass sich da zwei Pfeifen miteinander unterhalten, Pfeifen in Anführungsstrichen, untereinander, miteinander, übereinander, untereinander unterhalten, und das macht das Ganze eigentlich erst lustig, und vor allem, wenn das nicht immer so ein ständiger Monolog ist, weißt du, das muss ich mir immer erzählen, es gibt so einen Podcast, der nennt sich Einschlafen-Podcast, kennst du den? Nee, kenne ich nicht. Aber der klingt schon vom Namen her schon einschläfernd. Das Problem ist, der ist so cool, das ist überhaupt nicht einschläfernd. Ja? Das, okay. Das ist ein Typ aus, weiß ich nicht mal mehr, ich habe das ein paar Mal gehört, ich habe das von einem ehemaligen Kollegen empfohlen gekriegt, der eigentlich eine so coole Erzählerstimme hat und auch total in Ruhe erzählt und mit einer, also wirklich auch super Aufnahmequalität, super Sound, also auch professionelles Mikro und sowas, nicht? Und der sich dann überlegt hat, er will den Leuten den täglichen Nietzsche vorlesen, so ungefähr abends, damit die Leute besser einschlafen. Okay. Und zweimal die Woche bringt er halt einen Podcast raus, der geht dann knapp 1 Stunde, 1,5, damit die Leute einpennen können. Aber meistens ist das so cool, was er da vom Leder lässt. Also, und der ist auch ziemlich bekannt mittlerweile in der Podcast-Szene. Aber also Monologe zum Einpennen, da habe ich irgendwie auch keine Lust mehr zu. Nee, und deswegen ist heute der Sören mit hier dabei, der Sören aus Bremen-Borgfeld. Bremen-Borgfeld halt, ne? Genau. Sören, vielleicht machst du mal ein bisschen was von dir erzählen, weil mich haben ja die geneigten Hörer ja schon 5-mal mit mir selber reden hören hier in den letzten Folgen, und erzähl mal was zu dir, von deiner Person, deine Hobbys, was du so machst im Internet und überhaupt. Ja, also ich bin Sören, ne? 37 derzeit, und was mache ich so im Internet? Also Hobbys, also fangen wir mal mit den Hobbys am besten an. Hobbys an sich ist eigentlich der größte Hobby eigentlich irgendwo Eishockey an sich, als Fan, als Mitgestalter des Drumherums. Dann weitere Hobbys, Spiele aller jeglichen Art, ob es ein Brettspiel ist, ob es ein Konsolenspiel ist. Ich habe hier die PlayStation 4 stehen, da kommen wir ja nachher nochmal zu. Dann unter anderem Fotografieren. Ich gehe zwischendurch gerne mal raus, fotografiere, habe hier einen kleinen Hund, um den ich mich sehr gerne kümmere. Das sind so meine Hobbys. Aktivitäten im Internet, ja. Twitter bin ich, Facebook bin ich. Hab den einen oder anderen Blog, wo ich mehr unregelmäßig schreibe. Der einzige Blog, der momentan ein bisschen mehr aktiver ist, ist der vom Eishockey, weil dort mein Home-Team, sag ich mal, die Fishtown Penguins, momentan sehr, sehr gut dabei sind. Und das macht Riesenfreude. Und ja, das sind so meine Hobbys und Aktivitäten im Internet. Schön. Das ist doch mal, finde ich toll. Schön. Ich wusste, ja, was soll ich dazu? Ich kenne das natürlich alles schon. Aber richtig. Wir kennen uns ja schon so recht lange. Ja, richtig. Also, wenn hätten wir uns nicht den Bart rasiert in der Zeit, ja, wir wären schon nicht mehr zu sehen. Ist so. Meiner wächst derzeit. Das ist der Playoff-Bart, ne? Das ist der Playoff-Bart, genau. Ja. Wer rasiert, verliert, heißt es so schön. Ja, zum Glück geht das nur im Eishockey so. Das stimmt, ja. Gut, dann wir haben, weil wir das zum ersten Mal zu zweit machen und ich finde, wir sollten an dieser Stelle auch, ich finde schon erwähnen, dass wir zumindest einen gemeinsamen Bekannten haben, der auch im Podcast tätig ist, sag ich mal, ab und zu relativ unregelmäßig zur Zeit, aber was wohl irgendwie Zeitgründe hat in der Familie, ist der Kashi aus Bremerhaven. Und zumindest mich persönlich hat es schon inspiriert, so die Art und Weise, wie er da inspiriert in Anführungsstrichen, ne? wie so die Podcaster ablaufen. Es ist einfach eine nette Plauderei in dem Sinne und für mich persönlich der Tech-Anteil. Ja, auch interessant so, ne? Ich kaufe mir jetzt nicht jede 14 Tage ein neues Handy, machen die beiden auch nicht, die den Podcast machen, aber so dieses Gefrotzel und der Dialog ist halt nett, ne? Und ich finde, da kann man ganz offen mit umgehen. Sachen, die richtig gut sind, also wenn ihr den nicht sowieso schon abonniert habt, der Neuland-Podcast aus Taipei und Bremerhaven. Stimmt, der ist ganz gut, kann man nur empfehlen. Und auf der anderen Seite fällt mir gerade ein, du meinst, zum Eishockey gibt's noch gar keinen Podcast, ne? Nee, ich habe das mal kurzzeitig überlegt, wenn sich da jemand angesprochen fühlen sollte, weil ich mag Dialoge natürlich auch gerne. Man müsste natürlich dann bei einem Eishockey-Podcast, wenn man da, was weiß ich, dem wöchentlich oder sowas machen würde, sage ich mal, nach den Spieltagen oder nach dem Spielwochenende, Eishockey sind ja mal zwei Spiele am Wochenende, müsste man natürlich Fans oder Leute aus den verschiedenen Lagern irgendwo haben. Ob das jetzt, muss man halt gucken, aus welcher Liga kommen die und dann kann man halt über so Spiele sicherlich gut reden oder diskutieren, weil es bringt nur, mit jemandem drüber zu sprechen, der sich eventuell das ein oder andere Spiel auch angeschaut hat. Weil, klar, man kann jetzt über die Ergebnisse diskutieren und über die Statistiken, aber wenn man live dabei ist, dann hat man immer noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und das könnte ich mir auch schon interessant vorstellen. Das ist ja, also wie gesagt, ein Eishockey-Podcast gibt's noch nicht. Ich weiß aber irgendwie, ihr seid ja mit dem RFV Bremerhaven auf jeden Fall also medientechnisch da ziemlich unterwegs. Ihr habt ja ein richtiges Medienteam. Ihr bietet über einen externen Dienstleister, der jetzt nicht, glaube ich, nicht zum RFV gehört, auch Livestreams an, also ja. Video, ne? Ja. Live-Ticker, den betreust du ja. Genau. Du hast da ja auch richtig Zulauf. Ich glaube, das Angebot ist daher auch recht rund, ne? Gerade wenn man nicht den Livestream guckt, halt für 5 Euro Peng, ne? Kostet so ein Spiel, wenn man sich das anguckt. Genau, 5,50 Euro kostet der Stream, läuft über einen externen Dienstleister, beziehungsweise der Dienst wird auch nur irgendwie eingekauft. Also sind alles Leute, die eigentlich vom REV da jetzt was mit zu tun haben. Also es ist jetzt nicht irgendwie eine fremde Firma, die da kommt und diesen Livestream macht, sondern das sind wirklich einheimische Fans, sag ich jetzt mal. Und der Zulauf bei beiden, sowohl beim Live-Ticker als auch beim Stream, ist eigentlich ziemlich gut. Live-Ticker hat natürlich den Vorteil, auch wenn du unterwegs bist, kannst du mal eben schnell reingucken. Ne? Also genau. Wir haben das mal analysiert und ungefähr über 50% der Leute kommen über ein Smartphone auf den Live-Ticker. Weitere 20% oder 25%, sage ich jetzt mal so ungefähr, kommen dann über Tablets und der Rest sind wirklich nur Leute, die dann am Rechner oder sowas sitzen. Okay. Und das ist, finde ich, von den Zahlen her schon ganz gut, wenn man da so, ich sag mal, mehrere hundert Leute da zwischendurch in dem im Ticker hat. Das ist schon ganz nett. Mach mal Flugmodus an bei dir. Mein Flugmodus ist an. Willst du mir jetzt erzählen, dass mein Handy hier Geräusche macht? Mein Handy ist aus. Ist auf Flugmodus. Meins auch. Hm. Wo ist er? Der dritte. Der Hund liegt neben mir und schläft, die kann es nicht sein. Das ist cool. Pass auf, über das Playoff, jetzt das Anstehende, ja, der RFV ist ja noch angedockt hier genau. an den Hype im Bremer Raum. Da sprechen wir noch drüber. Ja, genau. Würde ich vorschlagen, wir haben ja einen ganzen Sack Themen dabei heute und wir müssen mal gucken, wie sich das so ergibt und ergießt, ne? Aber wir haben ja irgendwie, habe ich das erste Thema, Entertainment und Unterhaltung, darum soll es ja auch jetzt verstärkt gehen, auch in diesem Podcast, nicht nur noch über Hörspiele oder über Sonstiges, weil das ist schon ziemlich, also du kannst ja Hörspiele, haben wir ja jetzt zuletzt im Auto gehört da zusammen, ne? Oder genau, bist du sonst ja auch meistens alleine oder, weil, so, das ist halt was anderes. Das Ganze so ein bisschen, um das Ganze halt ein bisschen breiter zu machen, denke ich mal, ist da so ein Entertainment-Anteil, also allgemein Entertainment, alles was mit Entertainment zu tun hat, ob das jetzt Online-Entertainment ist, ob das TV-Entertainment, ob das Kino-Entertainment ist, wenn das irgendwelche aktuellen Themen sind, über die wir mal reden müssen, ich glaube, mal gucken, wie das so ankommt. Und da haben wir uns über die allseits nicht verfügbare PlayStation 4 unterhalten. Genau. Wobei, das stimmt. Nicht verfügbar ja auch eine Sache der Perspektive ist, wie du weißt. Das ist alles eine Sache des Preises, Jan. Ja, ne? Alles hat seinen Preis. Alles hat seinen Preis. Ja. Wenn man nicht kaufen kann, ne? Richtig, wenn du bereit bist, ich sag mal, 800 oder 900 Euro auszugeben, kriegst du sicherlich bei eBay auch einen Karton für die PlayStation 4. Also, genau. Wir haben heute den 25.03., dann nehmen wir das auf. Der ganze Podcast wird sicherlich nicht am 25.03. online gehen, sondern ein bisschen später. Das macht aber nichts. Gestern auf Twitter habe ich geschrieben, ne, so von wegen Go Fuck Yourself, 524 Euro bei Amazon. Das ist so gerade der Marketplace-Preis, den sie gerade haben für 20 Stück da, ne? Also die sie gerade abverkaufen können über einen externen Händler. Unverbindliche Preisempfehlung 399 und diese 524 sind wirklich nur dieses Core-Package, ne? Also ein Controller. Ja. Und nirgendwo ist es verfügbar. Und dann, ich glaube, der Stefan Trunzig, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, der auch schon, jetzt schlage ich den Bogen wieder zum Neuland-Podcast, aber der war da auch mal schon zu Gast, der von, ich glaube, Notebook Info macht der als Blog und der hat halt da eine relativ aktuelle Seite mal laufen, ne? Wie ist die Verfügbarkeit der PlayStation? Und da geht es ja wirklich nur um die Verfügbarkeit der PlayStation in einem dieser Blogbeiträge. Und er hat da eine aktuelle News rausgehauen da von wegen richtige Verfügbarkeit erst im Sommer. Also ich bin auch ganz, ganz ehrlich. Also ich habe die PlayStation 4 hier, habe sie damals vorbestellt. Schön, dass du es zugibst, dass du sie hast. Ja, ich wollte sie damals unbedingt haben. Das passte bei mir gerade auch so und hatte sie dann vorbestellt und nun habe ich sie hier. Aber es gibt ja nur eine Handvoll Spiele. Also du kannst ja noch nicht wirklich viel machen. Und die meisten Spiele, die du für die PlayStation 4 kriegst, könntest du dir theoretisch, wenn du sie hast, natürlich auch mit der PlayStation 3 spielen. Also ich sage jetzt mal Battlefield 4 oder FIFA 14. Klar, die Spiele sind von der Konsole zur Konsole doch noch ein bisschen anders. Reden wir ja gleich nochmal drüber, ganz speziell bei FIFA 14. Aber im Endeffekt bin ich der Meinung, persönliche Meinung, ich müsste die Konsole theoretisch noch gar nicht haben, weil die PlayStation 3 reicht im Endeffekt noch. Bis die PlayStation 4, sag ich mal, diese Masse anreicht, das geht bestimmt noch bis Sommer. Wenn du jetzt überlegst, die Spiele, oder welche Spiele, jetzt klingelt hier das Telefon. Warte, nix. Warte mal eben ganz kurz. Ja, warte. Nee, da will ich nicht rangehen. Also es ist so, dass du eben, ja, wie gesagt, ich spiegel das jetzt mal in einer professionellen Gesprächsführung, dass du jetzt der Meinung bist, dass die PlayStation 4, toll, dass sie rausgekommen ist, toll, dass sie zum Launch irgendwie 3 Spiele hatte, so ungefähr. Naja, sie hatte schon ein bisschen mehr, ne? Aber nicht viel mehr, ne? So, aber die sind dann so nach und nach rausgekommen. Bei dir habe ich jetzt irgendwie 4 gesehen, glaube ich, ne? Vier Triple A oder wie nennt man das so schön? Blockbuster-Spiele. Ja. Jetzt haben wir ja das Ding, es gibt sie nicht, so, aber die Xbox One, die kannst du nachgeschmissen kriegen, quasi, die steht da in großen Bergen rum in den Läden, so wie Saturn und Mediamarkt und weiß der Kuckuck wo, und da gibt's doch die gleiche Anzahl von Spielen für, oder sehe ich das falsch, ich habe gar keine Ahnung, ehrlich gesagt, wer da mehr Spiele gerade im Programm hat. Also ich habe da auch nicht wirklich den Überblick, also für mich war eigentlich gar keine große Überlegung, ob ich mir jetzt die Xbox One oder die PlayStation 4 hole, weil die Xbox One ist ja mehr so eine Medienzentrale, mit der du Fernsehen gucken können sollst und was weiß ich nicht alles. Das brauche ich aber alles nicht. Also es ist mir nicht diese 100 Euro mehr wert. Auch dieses Kinect ist mir nicht 100 Euro mehr wert. Es gibt für die PlayStation 4 ja auch diese Videobar, sag ich mal so. Wenn du die dazu kaufst, bist du zwar fast beim Preis von der Xbox One, aber ich meine, dass von der Rechenleistung her die PlayStation eigentlich immer einen Ticken besser war als Xbox an sich, ob das jetzt bei 360 war zur PS3, wobei das ist, im Endeffekt ist es Blödsinn, weil beide Konsolen haben ihre Vorteile, beide Konsolen haben ihre Daseinsberechtigung. Ich finde, das ist meist oft ganz oft so ein Glaubenskrieg. Ein Bekannter von mir zum Beispiel, der hat jetzt eine Xbox 360. Da bin ich felsenfest der Meinung gewesen, der holt sich jetzt die Xbox One und der hat gesagt, nö, wenn er Geld hat, holt er sich die PlayStation 4, weil er den ganzen Kram, den Microsoft da macht, eigentlich gar nicht braucht. Und dann hast du ja nicht nur das Problem, dass die PlayStation 4 gar nicht verfügbar ist, du hast ja auch das Problem, dass diverse Spiele ja ständig verschoben werden. Ich glaube, diesen Bekannten kenne ich auch. Ja, den Bekannten kennst du auch. Ja, Spiele werden verschoben. Aber wie gesagt, es wird ja so vieles verschoben. Und apropos verschoben, da kommen wir gleich nochmal drauf, was du meinst. Ich kann mir schon ganz gut vorstellen, welchen Titel du da meinst, wer da ständig verschoben wird. Wir hatten aber auch das Thema künstliche Verknappung. Also so von wegen, erstmal, weil es ja auch hieß... wie kam ich denn jetzt Notebooks Info auf die Info, dass da wirklich auch stand, verfügbar, habe ich das eben schon gesagt, ich weiß es nicht. Verfügbar Sommer, hattest du ihm erzählt. Verfügbar ab Sommer, anstatt es hieß dann erst hieß es Februar, dann hieß es Ende März, Anfang April, müsste gehen und dann lässt sich da so ein CEO dann irgendwie hernieder und sagt irgendwie, die flächendeckende Verbreitung kriegen wir dann wirklich irgendwie erst vorsichtig ausgedrückt, so hieß es da, ab Sommer irgendwie gewährleistet, wenn überhaupt. Die Frage dahinter natürlich steht natürlich, woran liegt es? Kommen die mit dem Produzieren nicht hinterher? Sind wirklich so viele Leute so heiß auf diese PlayStation 4, was ich mir nicht vorstellen kann? Oder macht man das? Oder hat man sich da verschätzt und hat gesagt, okay, die Leute, es sind doch mehr Leute da, die sie kaufen wollen, als wir gedacht haben. Deswegen kriegen wir es nicht so schnell hinterher. Also bei GameStop ist es ja ganz zum Beispiel, oder bei Amazon ganz oft, dass jetzt noch die ganzen Vorbesteller jetzt ja erst ihre Sachen kriegen. Also du hast eventuell kurz vor Weihnachten vorbestellt, weil du, was weiß ich, deinem Kind oder was weiß ich was, die PlayStation kaufen wolltest. Und wenn du Glück hast, kriegst du sie ja jetzt erst irgendwann. Also das ist schon, ich weiß nicht, was Sony da gemacht hat. Ich habe keine Ahnung. Sie legen es ja aus, als von wegen, sie wären ja von der Nachfrage so massiv überrascht gewesen. So, das wird ja, das ist ja die offizielle Version, ne? Sie hätten sich so unglaublich gefreut und sie wollen natürlich jeden bedienen, aber diese, also mit so einer Nachfrage, über 5 Millionen verkaufte Konsolen nach 3 Monaten, da hätte ja keiner mit rechnen können. Vor allem nicht, weil denen doch längst klar war, dass ihre Hardware irgendwie um Längen besser ist als die von der Xbox One. Erstmal nur auf dem, was die Leute eigentlich sehen wollen, ne? Next-Gen-Grafik und sowas. Richtig. Wobei, bis du diese Next-Gen-Grafik, sag ich mal, explizit siehst, da gehen garantiert noch ein paar Jahre ins Land. Das hast du jetzt bei der PlayStation 3 gesehen. Du hast auch The Last of Us gespielt. Das war grafisch natürlich der absolute Burner und das alles, was davor war, konntest du im Endeffekt fast in den Sack schmeißen. Ja, das stimmt. Ja, irgendwie ist das... Ja, macht nicht so... Aber ich schweife immer wieder ab. Nee, Last of Us war schon gut. Aber wo du das gerade sagtest, das Next-Gen-Feeling, es kommt ja schon auf. Also ja, es kommt auf. Wir wollen gleich über FIFA 14 reden. Kumpel von uns hat ja, also ich kenne auch welche, ich habe selber auch FIFA 14 auf der PS3 gespielt, mehrfach und da auch ganz bitter schon verloren. Ich finde FIFA 14 von der Spielmechanik deutlich besser insgesamt, auch dadurch, dass es langsamer ist und so weiter. Also schon, ich habe jetzt auch FIFA 13 zu Hause, zum Beispiel FIFA 13, ja. Das kannst du, wenn du ein paar Mal FIFA 14 gespielt hast, kannst du FIFA 13 gar nicht mehr spielen, weil das völlig... Das geht nicht, ne? So, du kommst gar nicht mehr klar mit der ganzen Steuerung, weil das viel zu schnell alles ist. Und gut, dann hatte ich das ja auf der PS3 gespielt und dann war ich aber bei dir, dann hast du das ja mal reingeschmissen. Mhm. Ihr habt nicht schlecht gestochen. Also erstens natürlich von der Grafik her ist es natürlich schon ein Riesenschritt. Von der Aufmachung, von der Präsentation ist EA Sports ja eh meistens einer der führenden, sag ich jetzt mal so, die da irgendwas zur Verfügung stellen. Aber nicht allein das, es ist auch die ganze Spielmechanik, sie ist ja schon anders. Die Spieler sind intelligenter als auf der PlayStation 3, weil die Leute natürlich eine bessere, oder die Konsolen eine bessere Rechenleistung haben. Bei der PlayStation 3 ist es, glaube ich, so bei FIFA 14, wenn du im Strafraum eine Kopfballszene hast, gehen, glaube ich, maximal 3 Spieler hoch. Bei der PlayStation 4 ist es egal, wie viele Leute hochgehen. Es sind alles so, ja, es ist, du hast ein richtiges Next-Gen-Feeling. Es ist aber nicht nur bei FIFA 14 so, du hast es auch bei anderen Spielen. Also es ist, wenn du Spiele hast, die du vergleichen kannst, du merkst den Unterschied gravierend zwischen alter Generation und neuer Generation. Das ist aber auch gut so. Also sonst wäre die Daseinsberechtigung dieser Next-Gen-Konsolen ja total daneben. Also wie willst du die Leute sonst locken, wenn du nicht irgendwas machst, was anders ist als auf der Konsole vorher? Ja, zum Beispiel die Framerate, ne? Also richtig. 60 Frames pro Minute, Battlefield 4. Full HD? Ja, sah nicht schlecht aus. Nee, definitiv nicht. Noch ein weiterer Vorteil, PlayStation 4, Battlefield 4 ist natürlich auch die bei diesen großen Karten, die du dort hast, zum Beispiel von Shanghai Rising, von diesem ersten Download-Content, wenn du diese Karten mit 32 Leuten spielst, dann musst du teilweise 5 Minuten erstmal durch die Gegend laufen, bis du jemanden findest, und auf der PlayStation 4 hast du 64 Leute auf der Karte. Ja, das heißt, du hast doppelt so viele. Das ist ein anderes Feeling. Also dadurch wirkt das Spiel auch wieder ein bisschen anders. Also es ist schon neben der absolut atemberaubenden Grafik dieses Spiels, ist das natürlich, kommt natürlich diese Spielmechanik da auch noch dementsprechend gut bei weg. Hervorragend. Ja, wirklich. Also es ist, also FIFA 14, also klar, Battlefield 4, das 64 Spiele auf der Karte, das hast du vorher auf Konsole nicht gehabt, das ist klar. Nee. FIFA 14 habe ich auch schon im Bekanntenkreis oft genug erzählt, ist der Unterschied einfach diese Action-Replay-Szenen sozusagen, ne? Also hätte ich fast gesagt, so diese ja, Replay quasi, ne? Die dann, wo dann ein Stück Rasen mitfliegt, wo der Rasen noch da hin und her wackelt und im Hintergrund die Leute wirklich auch beim Fehlschuss aufspringen, als wär's ein Tor, ne? Oder ja, dann wirklich auch so in so eine Art Welle aufspringen und das einfach nicht mehr wie noch, weiß ich nicht, bei FIFA 09 irgendwie diese zweidimensionalen Pappaufsteller waren da hinten tausendfach. Also sondern dass es jetzt richtig ein dynamisches Publikum ist. Ich finde das ganz wichtig, einfach für das bringt, also das ist so, dass das drumherum auch stimmt, ne? So bringt wesentlich mehr Spielgefühl rein. Ja. Also es ist so, was auch wesentlich mehr für das Spielgefühl gibt, ist zum Beispiel bei der PlayStation-Version oder zumindest bei FIFA 13 war es auf jeden Fall so, wenn du zum Beispiel einen Einwurf hattest, dann kam immer noch mal eine Zwischensequenz oder wie auch immer. Jetzt zwischendurch ging zwar auch mal der Spieler zum Ball, hat den Ball genommen und eingeworfen. Das hast du jetzt eigentlich bei jedem. Also du wartest im Endeffekt nach jedem, darauf, dass der Spieler den Ball holt und einwirft. Da ist keine Unterbrechung, nichts. Und da ist mir ganz oft passiert, dass ich dann X gedrückt habe, weil ich dann einfach sage, so, die Zwischensequenz will ich ja eh nicht sehen. Ja, dann machst du einfach so einen Krippeleinwurf, weil du gar nicht darauf konzentriert warst, dass er gleich den Einwurf machen soll. Also es ist schon... Man lernt es auch nicht, ne? Man ist so man ist missraten durch die alte Generation, so richtig so, scheiße. Irgendwann lernt man auch das. Ja, also Quicktime-Event abbrechen, bitte. Genau. Nein, irgendwann gewöhnt man sich dran und dann hat man es auch raus. Es ist wie bei vielen anderen Spielen, bei Battlefield 4 zum Beispiel, im Vergleich zu Battlefield 3, losgelöst von der Generation, welche Konsole du hast, ist die Steuerung auch grundlegend anders. Wobei du auch Battlefield 4 auf PS3 nicht spielen kannst, meiner Meinung nach. Es sieht nur scheiße aus. Aus meiner Meinung. Kann ich nicht beurteilen. Ich habe Battlefield 4 nie auf PlayStation 3 gespielt. Ich habe es drei oder vier Tage gespielt. Das geht nicht. Das sieht so aus wie Battlefield 3 und noch ein Stück schlechter, weil es einfach dreimal besser sein will und die PlayStation 3, die kann's nicht. Also die kann das, was Battlefield 4 einfach machen will, kann sie nicht. So. Ja, das kann natürlich sein. Also das kann ich, wie gesagt, nicht beurteilen. Bei FIFA 14 klappt es natürlich ganz gut zwischen den Konsolen, weil sie einfach was weggelassen haben. Von der Spielmechanik ja grundlegend, dieses Ignition heißt es, glaube ich. Das kam ja erst zur PS4 dazu. Nick. Genau. Und das macht auch noch ein bisschen was aus. Ne? Also da wird die Flugbahn des Balls ja teilweise etwas anders berechnet und. Ja, dann gut. Finde ich prima. Dieses Physik-Update. Sag mal, du hast ja vorhin so einen Titel angesprochen, der will auch nicht erscheinen, glaube ich, ne? Nee. Den wollt ihr nicht. Also, das haben die zum Spaß entwickelt. Ja, ich glaube auch, das haben sie zum Spaß entwickelt. Es gab zwischenzeitlich sogar wirklich Gerüchte, dass das Spiel eingestampft wird, wo ich mich tierisch drüber geärgert hätte. Wir reden, glaube ich, wenn wir dasselbe meinen, reden wir gerade von Watch Dogs. Absolut. Und ich glaube, das Spiel wird's richtig verkacken. Die ersten Videos und Bilder sahen so dermaßen Hammer aus. Und jetzt gab es ein Video, was ich letztens gesehen habe, Vergleich zwischen dem ersten PlayStation 4 Video und jetzt einem Video, was wohl erschienen ist. Und ich hoffe, dass sie das mit einem PlayStation 3 Video verglichen haben, weil es war so grottenschlecht, dass da kannst du auch GTA 5 auf der PlayStation 3 spielen. Ich weiß so, das ist es ja wieder, was ich meine. Die bringen eigentlich einen Next-Gen-Titel, der für Next Gen angekündigt wurde, auch auf E3 2012, ne? Oder 2013? Ne, 2012 schon, ne? Mhm. Watch Dogs das erste Mal 2012, alle wahnsinnig verrückt danach gewesen, dann 2013 wieder wahrscheinlich ein neues Video. Bringen die auch noch für die PS3 raus? Das wird dann so laufen wie bei Battlefield 4, das wird einfach nicht aussehen. Das wird einfach nicht, das... Die Frage ist, wie sehr leidet jetzt die PlayStation 4 Version darunter? Wenn die es so hinkriegen wie bei Battlefield 4 sage ich jetzt mal, dass du auf der PlayStation 3 von mir aus nicht spielen kannst. Es ist ärgerlich, dass sie es dann für die PlayStation 3 rausgebracht haben, aber das Spiel ist auf der PlayStation 4 klasse. Wenn die das natürlich jetzt bei der Watch Dogs Version zwischen den beiden Versionen auch so hinkriegen, soll mir das relativ egal sein. Ich habe meine PlayStation 4 ja hier, aber also ich bin absolut gespannt auf dieses Spiel. Ich habe es mir vorbestellt, weil ich da wirklich heiß drauf bin. Ich mag so Open-World-Games eigentlich auch ganz gerne. Und das Setting finde ich auch ganz interessant. Erinnert so ein bisschen an, wie heißt noch diese Serie? Schulmädchenreport. Nein, Schulmädchenreport war es nicht. Es war... Du hast auch von deinen Lieblingsserien gesprochen. Nee. Das war das, wo die immer diese Leute retten müssen mit dieser Maschine, weißt du? Da in Amerika. Ach Mann, wie heißt die denn noch? Knight Rider? Nein. Ich komme bestimmt gleich noch drauf, dann weiß ich es wieder. Nein. Ja. Kommt nachher. Kommt nachher, wenn wir fertig sind, dann genau, habe ich es auch wieder. Das werde ich denn in der nächsten... Person of Interest. Ah, ja, genau. Richtig, stimmt, ja, richtig. Also das Setting erinnert mich so ein bisschen nicht an Schulmädchenreport, sondern an Person of Interest. Ja. Das war so ein unqualifizierter Zwischenruf, ne? Absolut, alles gut. Ja. Können wir alle mit umgehen. Ja. Hoffe ich. Hauptsache auch die Zuhörer, die nicht so schnell abschalten, weil es kommen ja noch ein paar interessante Sachen. Ja, ach... Ja, gut, hast du recht, stimmt. Nee, siehst du? Watch Dogs, ja. Lass uns mal auf dem Laufenden bleiben, was da kommt. Definitiv. Im Sommer, ne? Im Sommer kommt der ganze Kram. Oh, Sommer oder Herbst, wir warten ab, ne? Vielleicht verschieben sie es ja nochmal wieder, vielleicht kommt es auch erst zu Weihnachten. Ja, oder so wie Destiny kommt auch erst im Herbst. Ja, genau. Ja. Noch so ein Titel, ne? Mhm. Aber mal gucken. Dann müssen wir nochmal so ein... Wenn ich mal irgendwann so eine PS4 habe, dann können wir auch mal einen Podcast über PS4-Games machen. Ja, ist halt einfach, also ich finde das total interessant, die Konsole. Also ich hätte sie jetzt noch nicht haben müssen, wenn ich es jetzt so im Nachhinein betrachte. Bin aber froh, dass ich sie habe. Also ich werde sie jetzt nicht für 900 Euro bei eBay verscherbeln oder sowas. Das machen ja einige Leute. Und hat halt Vorteile gegenüber der Xbox One. Mhm. Ist so. Ja, wenn du sie für 900 Euro verscherbelst, kannst du gleich zwei neue kaufen, wenn sie dann verfügbar ist, ne? Richtig. Ja. Und noch eine Xbox One dazu. Nein. gibt ja welche, wir haben beide, ne? Ja. So, jetzt weiß ich nicht, wie spannen wir den Bogen rüber zu dem anderen Genre der Unterhaltungsmusik, hätte ich was gesagt, der Unterhaltungsindustrie. Und zwar wird uns die PS4 sicherlich hier in den nächsten Folgen noch das ein oder andere Mal begleiten, spätestens dann, wenn sie endlich mal ein 3D-Feature bringen, so für 3D-Filme. Trotzdem, apropos Filme, apropos Dramatik, apropos alles Mögliche aus dem Bereich der Unterhaltungsgeschichten ist, jetzt spannen wir das Ganze mal Richtung Hörspiele. Das Nachgedacht-Podcast ist ja als Hörspiel-Podcast, als Hörspiel-Vorstellungs-Podcast sozusagen aus der Erde gestampft worden und ich hatte in der Podcast-Folge Nummer 4, wenn ich mich nicht irre, die Folge 23 von Dorian Hunter, nämlich Tod eines Freundes, vorgestellt. Und mittlerweile ist Folge 24 erschienen und gleichzeitig noch ein Hörbuch, nämlich die Vertonung des 75. Dorian Hunter Romans, also ähnlich wie John Sinclair auch früher erstmal als Groschenroman erschienen vor vielen Jahren. Und wir hatten auf dem Rückweg von der CeBIT vor 3 Wochen die Gelegenheit, mal bei Lautstärke 45 also, in die erste Folge von Dorian Hunter reinzuhören, die ich alle bis Folge 14 noch alle auf CD habe, danach als MP3, nämlich von iTunes und so, hatte ich als CD mit und dann haben wir uns die mal reingetan, weil Sören das noch gar nicht kannte, ne? Nee, Dorian Hunter kannte ich noch nicht. Du kanntest Gabriel Burns, das hattest du gehört, sagst genau, du. Gabriel Burns kenne ich, habe ich auch schon mal so mit angefangen. Genau. Ich höre meistens immer nur im Auto Podcast, also Hörbücher oder Hörspiele. Wenn ich das abends zum Beispiel im Bett mache, dann... Kannst du nicht schlafen, ne? Ich schlafe ein nach 5 Sekunden. Ja, dann ist doch genau richtig. Ja, aber dann kriege ich ja nichts mit. Wie lange soll ich denn für eine Folge brauchen? Dann brauche ich ja irgendwie, weißt du... So eine Folge geht ja auch mal schnell, irgendwie 70, 60 Minuten oder so. Denn wenn du da nur 5 Sekunden von mitkriegst, dann weißt du nächsten Tag eh nicht mehr, was da war und dann ist es auch wieder vorbei. Ja, aber Dorian Hunter fand ich echt cool. Ja. Also es hat mich so gefesselt, dass ich ja sogar noch unsere Abfahrt von der A7 auf die A27 Stimmt. vorbeigefahren bin. Stimmt, ja. So gefesselt war ich. Ja, hätten wir noch 2 CDs dabei gehabt, hätten wir noch über Hamburg nach Hause fahren können. Hätten wir über Hamburg nach Hause fahren können. So ungefähr. Aber wir hatten ja schon den ganzen Tag Gerenne auf der CeBIT hinter uns, deswegen sind wir dann mal... Nein, wir haben nicht gewendet, ne? Wir haben die 8 gemacht. Genau, wir sind dann brav bis zur nächsten Abfahrt gefahren und sind dann wieder rückwärts, also auf dem Rückweg lang gefahren. Ja, ich bin auf diesen Podcast so gut vorbereitet, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, wie die erste Folge von Dorian Hunter heißt. Die heißt Zeichen des Bösen. Im Zeichen des Bösen. Ach ja, stimmt. Weil ich bin vorbereitet. Ja, du hast recht. Im Zeichen des Bösen, genau, zeigt, ja genau. Da ging das Ganze los mit Dorian Hunter. Es war, ich finde es auch wichtig, dass man, wenn man sich mal irgendwie Hörspiele gönnt und die als Serie erscheinen, die auch von Anfang an irgendwie hört, hat Vor- und Nachteile, wie ich finde. Ich muss immer, also ich habe kennengelernt, schon wenn, oder ich habe die Erfahrung gemacht, wenn Leute dann irgendwie sagten, irgendwie, was hörst du denn da, cool, interessant, ne? Wie heißen die? Mhm. Ich sag denen das und dann sagen die irgendwie, ich komme da gar nicht richtig rein, irgendwie, weil die ersten Folgen sind mir irgendwie noch zu blöde. Was hast du denn da so Tolles an der Serie? So? Und so ging mir das so ein bisschen, jetzt schreibe ich ein bisschen ab, bei Breaking Bad so. Hast du Breaking Bad im Fernsehen gesehen oder Nein, auf DVD? Nee, Breaking Bad habe ich nie gesehen. Also es soll ja eine super Serie sein. Ist ja auch, ja. So wie ich es gehört habe, soll die erste Staffel relativ schwierig sein. Ja. Und dann soll es aber besser werden. Ja, richtig. Und so ist es bei Dorian Hunter und auch bei Gabriel Burns auch. Gabriel Burns haben wir ja rausgekriegt, auch haben wir ja erarbeitet miteinander, dass du ja schon genau. bis Folge 12 gekommen bist eigentlich. Im Arbeitskreis, genau. Und das eigentlich gar nicht mehr nötig war, dass wir die ganzen anderen Folgen davor noch hören auf der Fahrt. Stimmt. Aber nun. Aber es ist tatsächlich so, dass das ist ja ähnlich, so wie bei Breaking Bad. Man muss eigentlich im Prinzip diese Vorgeschichte beziehungsweise die erste Staffel, auch wenn sie natürlich noch nicht so ganz weiß, wohin geht es, oder wenn man, wo die Leute einfach, glaube ich, auch noch nicht so ganz wussten, wie geht's da weiter oder so, muss man das mitmachen, um irgendwie dann auch die Coolness oder überhaupt die Qualität der anderen Staffeln zu schätzen, weil so ist es bei Dorian Hunter, je länger das eigentlich dauert und vor allem auch bei Gabriel Burns, aber wir reden hier von Dorian Hunter, so ist es halt, je länger die Serie dauert, desto besser werden die. Also die erste Folge, ne, im Zeichen des Bösen ist ja wirklich noch so ein bisschen juckelt dann irgendwie so ein, was ist er eigentlich, Reporter? Ja, er ist Reporter. Er juckelt da als Reporter mit seiner Frau dann irgendwie dann nach Südosteuropa, hat da so eine Reise gebucht, nicht? Und auf ein Schloss, und da ist dann eine Gräfin und ein Graf, und es ist alles so ein bisschen irgendwie Dracula, und da gehen viele Serien mit los, unter anderem auch Schwarze Sonne, die sagt ja wahrscheinlich nichts, aber nein, das hat auch jetzt nichts mit diesem Nazi-Scheiß da zu tun. Nee, aber, sagt nichts. Nee, die erste Folge spielt auch mit so einem Dracula-Schloss. Also okay. Das ist irgendwie so klassisch, da gehen die irgendwie alle mit los. Und die erste Folge Gabriel Burns ist auch relativ banal, so, ne? Also die ist, das sind halt die ersten Folgen, so, und viele werden, glaube ich, auch wegen dieser Banalität dann abgeschreckt, wobei das sich dann nach hinten raus auch unglaublich breit macht, einfach thematisch. Und bei Dorian Hunter hat mir gefallen, wir haben es ja relativ laut gehört, so dass es, weil ja. Es halt so ein Industrial-Style ist irgendwie, ne? Also ich fand das auch total cool, also weil du kanntest das ja jetzt schon, du hattest natürlich auch so ein bisschen dieses Hintergrundwissen, also was ich zum Beispiel nicht weiß, da ist dann Musik von Joachim Witt dabei oder dass dann Leute wie Martin Semmelrogge da mitsprechen oder sowas, das finde ich dann auch so nebenbei noch interessant, die Stimme, also gerade Martin Semmelrogge erkennt man ja, der hat ja auch den Bösewicht bei Monster AG gesprochen. Also die Stimme ist ja schon sehr aussagekräftig. Und wenn man dann so merkt, oh cool, die Stimme kenne ich irgendwoher. Also ich finde das krass bei so einem Hörspiel, dass da halt solch, ich sage jetzt mal, so Schauspieler, die eigentlich jeder kennt, dann auch noch mitmachen. Also hätte ich jetzt so nicht erwartet, weißt du, du kennst dann so die Sachen wie drei Fragezeichen, wo du ja eigentlich meistens relativ unbekannte Leute hast. Gut, die drei Fragezeichen sind natürlich jetzt inzwischen sowas von bekannt, die füllen ganze Hallen aus, aber oder TKKG oder sowas, weißt du, was man früher als kleiner Junge irgendwo mal gehört hat, das ist so das, was man so unter Hörspiel oder so versteht, und dann kommt da auf einmal sowas wie Gabriel Burns, Dorian Hunter und was weiß ich, und dann tauchen da so Leute auf wie Martin Semmelrogge oder Joachim Witt oder keine Ahnung wer alles. Ist ja, schon cool. Und ja, heutzutage irgendwie, ich habe da so ein bisschen überlegt und habe halt festgestellt, ja, die Leute, die gerne Serien gucken, im Fernsehen, ja, und jetzt fragen, wie kommt der jetzt darauf, ne, wir reden hier über Hörspiele und wie kommt der jetzt auf Fernsehserien, es geht halt um Sprecher, um Synchronsprecher, und ich zum Beispiel, ich reagiere immer relativ allergisch, das ist aber wie gesagt Geschmackssache, aber allergisch darauf, dass wenn Synchronsprecher ausgetauscht werden, ne? Wenn du da irgendwie 10 Staffeln XY da geguckt hast, keine Ahnung, hier war Criminal Minds, einer der Hauptdarsteller, also der Chefermittler, ne? Der hat dann plötzlich ab Staffel 7 eine andere Synchronstimme. Geht gar nicht, ne? So geht manchmal nicht anders, aber geht gar nicht. Oder auch. Also es geht, wenn die Stimme ähnlich ist. Also wenn die Stimme ähnlich ist, finde ich, ja, geht's. Und quasi nicht. Nee, und normalerweise merkst du es eventuell nicht so, wenn du es lange nicht geguckt hast. Wenn du es natürlich schnell ineinander guckst, dann merkst du es. Ich fand zum Beispiel auch ganz schlimm die Synchronstimme von Tom Hanks in dem letzten, war das nicht Sakrileg? Doch, das war Sakrileg. Ne? Da hatte er noch diesen, da hatte er auch einmal diese Nuschelstimme. Ja, ja, haben sie gefragt. Ja, fand ich total schlimm, aber der Typ hat gesagt irgendwie, ja, das muss so, er spricht so, keine Ahnung. Er kann nicht anders, aber es ist der gleiche gewesen. Ja. Aber wie, zum Beispiel Johnny Depp, ne? Fluch der Karibik, die ersten drei Teile, hat, ich weiß nicht, wie er heißt, hat ein anderer gemacht, und dann hat Johnny Depp David Nathan zurückgekriegt, also der Nick Stokes spricht quasi bei CSI, der Christian Bale bei Batman synchronisiert, also den Batman an sich selber spricht, den Bruce Wayne, das ist David Nathan, der ist ein Berliner Das ist ja so cool, irgendwie, das ist ein, der hat so einen Berliner Schnauzer eigentlich, im Privaten spricht er Berlinerisch, ne, so Icke und so, und ja. Wenn der dann synchron spricht, dann astreines Hochdeutsch, ne, so, also, aber da haben sich auch viele gefragt, so im vierten Teil von Fluch der Karibik, plötzlich Johnny Depp in der Hauptrolle, einen anderen Sprecher, was ist denn da passiert, so, ja, Hauptsache der Film ist gut, ne, aber wenn der Sprecher scheiße ist, also mich hat das schon so ein bisschen gebremst. Also ich habe wenig Bock jetzt noch den Film zu gucken im Moment. Also ich habe ihn zu Hause, ich mag die Filme eigentlich an sich auch, aber mich stört die Stimme. Ja. Also ich glaube, ich muss mir den einfach mal auf Englisch angucken. Ja, der kann halt, David Nathan, der kann ja so die ernsteren Rollen spielen, finde ich. Sprechen. Gut, wie gesagt, Dorian Hunter hat ja einen, ich kannte ihn bis dahin nicht, den Synchronsprecher, nämlich hilf mir mal auf Sprünge hier, was ist denn heute los? Das ist Currywurst, ey. Ja. Ach, heute gab's Currywurst. Ja, Pommes, ey. Oh. gibt's auch nicht, du, wie heißt der? Wer, Dorian Hunter? Thomas Schmuckert, Mann, der Synchronsprecher. Thomas Schmuckert, ja, genau. Thomas Schmuckert. Ich kannte den vorher gar nicht. Und dann, wenn man bei ZDF einfach mal in der Mediathek Thomas Schmuckert eingibt, dann sieht man, oh, hat auch schon im öffentlich-rechtlichen Fernsehen mitgewirkt. Okay. Und da den Sunny Boy gegeben. Also ich finde, der passt einfach, der hat den Dorian Hunter gut drauf und der spricht ihn jetzt ja mittlerweile immer noch und ja, also das passt einfach wie Arsch auf Eimer. So, das passt auch im weiteren Verlauf der Serie einfach auch zu diesem Image, was Dorian Hunter hat, so als irgendwie total frustriert, weil seine Frau da von den bösen Dämonen verrückt gemacht wurde, ne? Und er wird dann der Dämonenkiller und Dämonenhasser Nummer 1 auf der Welt. Und macht auch keinen Hehl daraus, dass er seine dämonischen Familienfreunde überhaupt nicht schätzt. Und das macht dieser Thomas Schmuckert als Hauptdarsteller quasi oder als Hauptsprecher eigentlich sehr, sehr gut, weil er auch diesen unglaublichen Sarkasmus und Zynismus, den Dorian Hunter damit bringt und diese Verbitterung eigentlich verdammt gut rüberbringt. Und er ist ja auch manchmal einem kleinen Schlückchen nicht abgeneigt. Das kommt ab und zu auch mal so durch. Naja, gut. Also jetzt nicht der Sprecher, sondern die Figur Dorian Hunter. Ach so. Ja, wir wollen ja auch nicht zu viel verraten. Ja, also da, wie gesagt, ja, ich habe hier noch stehen, wie gesagt, Folge 24 ist jetzt gerade erschienen, heißt Amsterdam. Ja, Amsterdam ist die letzte Folge, die der Mastermind Marco Göllner produziert hat. Ein ganz, ganz erfolgreicher Hörspielproduzent, der auch von dem Schriftsteller Kai Meier mehrere Romane vertont hat, und der wirklich sein Handwerk versteht und der auch, ich glaube, auch für das verantwortlich war, was dich jetzt, sag ich mal, jetzt soundtechnisch da auch gefesselt hat an der ersten Folge, so diese Machart. Ja, es war schon. Ja, der hat sich überworfen mit dem Label, in Anführungsstrichen, beziehungsweise der Labelchef hat ihn vor die Tür gesetzt und hat gesagt, sorry, wir haben Differenzen, mit dir nicht mehr. So, und Dorian Hunter 25 kommt jetzt irgendwie im Laufe des Frühjahrs raus. Mhm. Ich weiß nicht, wie sie heißt, und sie wird auch nicht mehr von Marco Göllner gemacht. Das ist dann so ungefähr so wie Werder Bremen ohne Thomas Schaaf irgendwo. Also kann gut gehen, muss es nicht. Ja, so. Naja. Und mal sehen. Sehr cool. Eine Sache, da muss ich eine kleine Anekdote zu sagen. Dorian Hunter, das Cover hast du gesehen, ne? Das ist so, ja. Also die sehen ja alle recht ähnlich aus, bis auf das Motiv, ne? Also schwarzer, ja, Hintergrund, dieser Dorian Hunter Schriftzug und so weiter. So und so zwei Wochen, nachdem dann offiziell wurde, dass Marco Göllner da rausgeflogen ist beim Label Zaubermund Audio, hieß das übrigens, hat er dann sich auf Facebook so ein bisschen Luft gemacht und hat dann gesagt, dass er so überlegt, eine eigene Sache aufzuziehen. Und dann Konrad Jäger, so im gleichen Schriftzug, ne? Dorian Hunter, okay. Konrad Jäger. und dann wieder zwei Wochen später dann die Antwort darunter zu posten, unter das Bild so von wegen, leider gab es eine einstweilige Verfügung vom Label, das wäre doch sehr arg nachgemacht und man würde das nicht wollen. So, das war natürlich alles nur Spaß, aber so, da wird mit harten Bandagen gekämpft, ne? Da geht's um jeden Cent. Gleichzeitig ist noch erschienen, vor kurzem, ich glaube irgendwann in den letzten drei Wochen, Schwarzes Blut, kaltes Herz. Das ist das erste Dorian Hunter Hörbuch. Muss ich mal eben ganz kurz Dorian Hunter eingeben hier in meine Online-Datenbank. Schweres Blut, schwarzes Herz. Was weiß ich denn? Schwarzes Blut, kaltes Herz. Schweres Erbe. Ach, ist auf jeden Fall die Vertonung eines Romans, eines bisher nicht erschienenen, also bisher nicht vertonten Romans von dem Schöpfer der Dorian Hunter Reihe, Ernst Witek, so ähnlich wird der, glaube ich, ausgesprochen, und hat in den Hauptrollen den Sprecher von Dorian Hunter und also den Thomas Schmuckert und die Sprecherin der Coco Zamis, die du jetzt in der ersten Folge nicht gehört hast, aber die kommt dann später dazu. Das ist eine Hexe. Erstmal ganz böse, aber nachher auch total lieb. Sollte man wissen. Und ich fand es für ein Hörbuch eigentlich ganz cool. Inhaltlich kann ich ehrlich gesagt überhaupt nichts verraten, weil es gerade jetzt, also da auch um Personen geht, teilweise auch aus Folge 24, die gerade aktuell erschienen ist, und auch um deren Schicksal geht und auch um Dorian Hunter geht, um ein ziemlich finales Schicksal insgesamt, und ich fand es ziemlich verwirrend. Was ich aber dazu sagen, also ist, als Hörbuch ist es gut gemacht und es ist auch für ein Hörbuch relativ untypisch, ab und an mal eine Hintergrundmusik eingespielt, was dem Ganzen dann doch so ein bisschen den Hörspielcharakter gibt, weil man auch bei Dorian Hunter in der Hörspielserie ab und an Sequenzen hat, wo dann der nicht vorhandene Erzähler, also einer der Charaktere, dann so einen Monolog führt, so Gedankenmonologe, und das macht es dann einfach irgendwie manchmal auch aus, so ist es dann nicht ganz so klassisch ein Hörbuch, was es für mich absolut runtergerissen hat, ist dieses Ende dieses Hörbuches. Es geht, es läuft und läuft und du denkst dir, wow, cool, wenn sie jetzt ein cooles Ende machen, dann ist das Ding irgendwie plötzlich zu Ende. Also, es ist einfach irgendwie eine Szene zu Ende und dann wird gesagt, und den Rest der Story, den können sie dann in der Printausgabe lesen. Mhm. Wird original so in diesem Hörbuch gesagt. Nein. Ja, das kannst du ja nicht bringen, oder? Da habe ich gedacht, was ist das denn? Ist das jetzt hier die neue Strategie oder was? Ja, hier, scheiße, über iTunes gekauft, kann ich nicht mal zurückgeben, den Kack. So. Doch, du kannst auch bei iTunes zurückgeben. Ja, will ich jetzt, das ist zu lange her. Weil ich bin nicht schnell genug. Stell dir mal vor, du gehst ins Kino und guckst dir den Hobbit an. Ja, so, genau. und bist dann bei der finalen Szene quasi. Ja. Und auf einmal hört der Film auf und dann steht da, bitte lesen Sie den Rest zu Hause im Buch. Wie in so einer Kiezschaubude, weißt du, wenn du weitergucken willst, schmeiß einen Euro ein. Ja. So, also, ja genau, lesen Sie den Rest zu Hause im Buch oder gucken Sie nächsten Jahr weiter. So. Ja gut, das machen sie ja schon, aber dieses einfach zu sagen so, lies einfach, was weiß ich, komme ich jetzt gar nicht. Genau, wenn sie... Das ist so cool, das Hörbuch selber wird von zwei Personen gesprochen, immer abwechselnd, also kein Dialog, sondern immer mal so ein Kapitel abwechselnd. Mhm. Es macht auch Sinn, so wie es ist, das ist auch ganz cool. Und dann kommt am Schluss diesen Hinweis halt, dass man das anders lesen muss, es wird von einem relativ coolen Charakter namens Marvin Cohn gesprochen, das ist in der weiteren Dorian Hunter Hörspielserie nachher ein ziemlich cooler Charakter, weil der auch nur eine ganz trockene, eine ganz trockene, direkte Art hat. Aber dann sagt er da irgendwie, hat's euch gefallen? Wenn ihr euch weiter interessiert, könnt ihr das nachlesen an so und so. Also, Nee, wenn sie jetzt gesagt hätten, da kommt ein zweiter Teil oder sowas, dann wäre das ja noch was anderes. Aber zu sagen, du sollst das zu Ende lesen. Also ich bin jemand, der liest zwischendurch ganz gerne. Aber auch da schlafe ich grundsätzlich nach der ersten Seite im Bett ein. Und beim Autofahren lesen ist nicht so cool. Aber du kannst doch nicht von den Leuten erwarten, dass die jetzt die Geschichte zu Ende lesen. Also sich jetzt noch zusätzlich nochmal dieses Buch kaufen und dann nochmal alles lesen, weil sie müssen ja auch erstmal gucken, wo ist das denn? Und eventuell ist es im Buch auch einfach anders geschrieben. Kann ja auch mal sein. Verstehe ich nicht. Es geht gar nicht. Nee. Also du kaufst irgendwas und ich habe die MP3-Version, wie gesagt, gekauft. Gut, okay. So, aber wenn das nicht auf der CD-Hülle draufsteht, dass es dann irgendwann irgendwie der erste Teil ist von irgendwas und dass die Geschichte im Buch weitergeht, ich würde den das zurückschicken mit so einer Frechheit. Ja. Also fragt man sich auch, was für eine Strategie dahinter steckt. Ne? Also erwarten die jetzt wirklich, dass jeder, der das gehört hat, jetzt auch noch das Buch dazu holt oder wie haben die sich das da jetzt gedacht? Verstehe ich nicht. Na, ich bin gespannt, wie es weitergeht, auf jeden Fall. Also ob ich mir da nochmal so ein Dorian Hunter Hörbuch kaufe, weil es nochmal irgendwie eins erscheint jetzt, ich weiß ja nicht, was die vorhaben, dann weiß ich auch nicht. Also, weiß ich nicht. Aber Dorian Hunter 25 werde ich mir auf jeden Fall anhören, muss aber ehrlich auch sagen, dass sie eigentlich nur verlieren können, so, weil, ich glaube nicht, dass, also erstmal der Typ bei im Label, der da den Regisseur Marco Göllner rausgeschmissen hat, der will das jetzt in Eigenregie weitermachen. Also der will es dann irgendwie beweisen, dass er es besser kann und das glaube ich kann er nicht. Ich gebe ihm eine Chance, aber mal sehen, wie er sich beweist. Apropos beweisen, ich weiß nicht, hast du noch Dorian Hunter? Nö, ne? Nö, ich glaube, da ist schon so alles gesagt auch, ne? Alles, glaube ich, so gesagt. Also ist auf jeden Fall zu empfehlen, wer da mal reinhören will und auf solche Geschichten mit Dämonenjäger und sowas steht, soll sich das auf jeden Fall mal anhören. Ja, ist ja auch völlig aktuelles Thema, so. Ja, natürlich. Dämonenjäger und also. Es klingt auch nicht nach Brettrollenspiel und langen Haaren. So, nee, nach diesem Klientel. Nee, nicht wirklich. Nee. Also. Ich glaube, Leute müssen, also wenn irgendwelche sagen, hörst du Hörspiele, was ist das denn, ey? Ich sag, hallo, Benjamin Blümchen kennst du wohl noch, oder drei Fragezeichen, oder das, ja genau, das ist das Beste, drei Fragezeichen, ne? Und dann so, Alter, das sind Hörspiele für Erwachsene, mach mal die Ohren auf da, ne? So. Ja, aber die drei Fragezeichen haben auch ihre Daseinsberechtigung, ne? Ja, es gibt ja viele, viele Leute, die das hören, also nicht umsonst füllen die ganze Hallen, also. Ja, iTunes immer ganz oben in den Verkaufscharts, immer. Immer, immer, immer. Ja, es ist doch genau das Klientel. Also mein Bruder ist auch riesen Drei-Fragezeichen-Fan. Ja, ich habe den Fehler gemacht. Die machen das ja schon jahrzehntelang und ich habe mir da irgendwie letztens mal so eine Folge von 1994 angetan und das, wenn dann irgendwie diese High-End-Produktionen hast, dann die da irgendwie heutzutage da ablaufen, dann kannst du das auch von 94 nicht mehr, aber ist auch egal, es ist die Ich fand es auch spannend, so Geschmackssache, ne? Oder? Ist halt auch ein anderer Standard damals gewesen. Also wenn du es jetzt gerade mit diesen alten Folgen vergleichst, ist ja genauso wie wenn du jetzt mal in der Filmwelt hast du es ja auch, guck dir den Film von 94 an, der jetzt neu verfilmt wurde oder wie auch immer, das sind Welten. Ben Hur, sag ich nur. Ja. Oder diese guten, sag mal, kennst du eigentlich das Tonstudio Braun? Nein. Dann mach doch nach dem Podcast mal Folgendes. Bei YouTube Tonstudio Braun John Sinclair eingeben. Okay. Beste. Beste. Ich werd das gleich mal machen. Ja, einfach cool. Also da hat man noch mit einem Synthesizer-Akkordeon die Stimmung gemacht, so ungefähr. Ne? So. Oh. Und okay. Soundeffekte gab es auch nicht. Also, und es waren, glaube ich, auch immer nur drei Sprecher und es waren immer dieselben in den ganzen 85 Folgen. Also ist auch egal. Also wirklich großartig. Apropos großartig. Jetzt schlagen wir den Bogen zurück in die Realität und zwar zum richtig großartigen und zwar zum handfesten, live erlebbaren Spektakel von der Wesermündung, nämlich wir kommen zum REV Bremerhaven, die es das erste Mal seit wie vielen Jahren in die ins Halbfinale der Eishockey-Playoffs der zweiten deutschen Eishockey-Liga geschafft haben. Neuer Hype in BHV und um zu, habe ich es mal genannt in unserem internen Mono, Bebo, Mono, Memo. In unserem internen Monolog, nein. Genau. Ja, also absoluter Hype, ist de facto so. Also allgemein Eishockey im Norden momentan absoluter Hype. Es betrifft jetzt nicht nur Bremerhaven und um zu, sondern auch Hamburg. Natürlich durch meine Verbundenheit ganz klar Bremerhaven vorne. Bremerhaven in der zweiten Liga absolut top, in fast allen Statistiken irgendwo oben mit bei, außer bei den Topscorern, weil da trifft jeder mal. Also bei anderen Teams hast du oft so, dass die erste Reihe, also die erste Angriffsreihe, sag ich mal, trifft, die zweite vielleicht noch, und in Bremerhaven können alle vier oder drei Reihen, je nachdem mit wem du spielst, können da treffen. Und der Zuschauerzulauf, wenn ich jetzt überlege, du hast von der Entfernung her das nächste, ist das Dresden, ja, Dresden, Bad Nauheim, so die ganzen Sachen, das ist so das, was so am nächsten ist. Also es ist alles schon so 500 Kilometer weg, also fährst du mit dem Auto dann auch mal eben schnell 4 Stunden oder 5 Stunden, je nachdem, wo du hinfährst. So, und die sind alle irgendwie dichter zusammen. Also gerade wenn das unten Richtung Süden geht, Kaufbeuren, was weiß ich, was da noch alles unten ist, da denkst du so, ja, okay, dann müssten die da unten, wenn da in Kaufbeuren gegen Rissersee spielt, also Garmisch-Partenkirchen, müsste da ja so viele Zuschauer sein, dass Bremerhaven mit seiner Zuschauerzahl da nicht mitkommt. Bremerhaven ist top, was dort den Zuschauerschnitt angeht. Bremerhaven ist also in der Liga absolute Spitze. Die haben jetzt in der Saison insgesamt bei den Pflichtspielen über 100.000 Zuschauer schon gehabt. Das hat bisher noch keiner gehabt. Der nächste, ich glaube Dresden, hat ungefähr 20.000 weniger. Bremerhaven hat einen Zuschauerschnitt Ende der Hauptrunde gehabt, also bevor die Playoffs jetzt angefangen haben, von 3.390 Zuschauern, also fast 3.500 Zuschauer, die alle nur aus der Region kommen, also Bremerhaven und umzu. Das geht aber bis nach Bremen, das geht fast bis nach Hamburg ran und das geht ganz weit bis nach Ostfriesland, wo kommen die Leute her. Man sieht das, wenn man dann vor dem Spiel parkt, dann ist es immer noch meistens ein bisschen hell, hat man noch Glück. Muss man mal auf die Kennzeichen achten, wo die überall herkommen. Da denkst du, schlackerst du teilweise mit den Ohren, dass es Leute echt so weit auf sich nehmen, um sich das anzugucken. Und Dresden hat die zweitmeisten Zuschauer, die haben einen Schnitt von 2.800 am Ende der Hauptrunde gehabt. Also es sind knapp 500-600 weniger. Das ist absolut top. Also ja, und liegt ja auch sicherlich auch an der beständig guten Leistung des Teams und auch an der Tatsache, dass die Karten, na gut, klar, ist beim Eishockey schwierig, ne? Es sind viele Spiele, spielen oft zu Hause. Karten, ja, kann man jetzt gucken, ob die erschwinglich sind, aber die Spiele waren auch oft ausverkauft, ne? Also schnell ausverkauft auch. Jetzt. Eine Zeitweise, ja, also es ist immer, also wenn du überlegst, 4.254 Leute passen, glaube ich, in die Halle. Du hast jetzt einen Schnitt von 3.500 irgendwo, dann ja, ist nicht immer ausverkauft. Also die letzten 2-3 Spiele waren immer knapp vor ausverkauft, also knapp unter 4.000. Und es gibt Momente, oder es wird noch Phasen geben, also wenn wir jetzt wirklich das Halbfinale rocken, gehe ich davon aus, dass die Karten sehr schnell weg sein werden. Zumindest die Karten, die für normale Menschen, also wenn ich mir jetzt überlege, du fährst jetzt von Bremen nach Bremerhaven zum Eishockey, schon mal die Fahrt hin und zurück, wenn du dann mal einen Sprit rechnest, bezahlst du vielleicht 20 Euro oder sowas, je nachdem, kommt auch den Spritpreis an, dann bezahlst du, was weiß ich, fährst mit 2 Leuten hin, musst pro Karte, je nachdem, was du nimmst, nimmst eine Stehplatzkarte, bezahlst du 14 Euro pro Karte, Sitzplatzkarten sind natürlich dementsprechend teurer, das ist natürlich auch nicht ganz günstig, aber die wird auch viel geboten, also und zwar nicht nur sportlich, sondern auch die Show vorweg, die Show mittendrin, also es ist schon eine ganze Menge Entertainment da auch bei. Ja. Ist angenehm, auch nicht ganz so kalt, ne? Klar, irgendwie so, es ist, kannst du sitzen. Ja, dank der neuen Halle ist es nicht so kalt, wobei die neue Halle ja auch früher für Riesendiskussionen gesorgt haben. Also Anfang der 2000er ist Bremerhaven ja schon mal Meister gewesen, in der damaligen noch normale zweite Eishockeyliga, also nicht, jetzt ist es ja DEL2, weil die jetzt ja kooperieren und damals war es noch die zweite Eishockey-Bundesliga. Da sind die ja auch Meister gewesen und da wurde dann ja schon gleich von der Politik gesagt, ja, wir bauen euch ein neues Stadion und ihr könnt dann aufsteigen in die DEL und sowas, was momentan eh nicht geht. Das ist aber ein anderes Thema, kann man einen ganzen Podcast mitfüllen. Es ist so, dass die echt Probleme hatten, weil die nachher gesagt haben, ja, wenn wir euch jetzt ein Stadion hinbauen, wo nachher 4.500 Leute oder 4.200 noch was Leute reinpassen, das kriegt ihr ja nie voll. Wenn du jetzt aber überlegst, in der alten Halle passen 2.050 Leute rein. Und wir haben jetzt einen Schnitt von 3.500, also immer über 3.000. Dann sollen wir nochmal einem Politiker sagen, dass sich das nicht gelohnt hat. Ja, also die, das stimmt, das ist richtig, richtig. Und da sind sind lange noch Diskussionen gewesen, von wegen, dass sich das nicht lohnt. Man hat ganz lange dafür gekämpft. Die Fans haben ja auch richtig protestiert, weil alle für diese neue Halle waren. Und nur einige Politiker gesagt haben, nee, das würde sich nicht lohnen. Aber wenn du jetzt hingehst, was du dort für Leute siehst, die du früher nie in der Halle gesehen hast, die alte Halle war damals noch oben an den Seiten immer relativ offen oder war sie offen. Das heißt, im Winter hat das da auch mal schnell reingeschneit. Wenn es draußen kalt war, dann war es da drinnen eiskalt. Da konntest du dir 3 Paar Socken anziehen, da konntest du 5 Pullover anziehen und eine Skihose und was weiß ich nicht was. Du hast trotzdem irgendwann gefroren, weil es so eisig kalt war. Und jetzt geht natürlich kein, wenn du jetzt mal so an die älteren Leute denkst, so Ü60 oder sowas, die gehen in so eine Halle nicht. Die haben jetzt schon irgendwie Knochengebrechen. Weißt du, die gehen nicht in eine Halle, wo es nass kalt ist oder wie auch immer, weil dann können sie nächsten Tag sich eh gleich ihr Grab schaufeln. Nee, das können sie nicht mal mehr, weil sie zu kaputt sind. Und solche Leute siehst du jetzt da. Siehst du Leute, die kommen da mit dem Rollator oder was weiß ich nicht was. Oder Familien, die mit ihren kleinen Kindern kommen, weil die vorher nicht gekommen sind, weil das für die kleinen Kinder auch zu kalt waren und. Also es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Diese Eishockeystadt Bremerhaven hat sich sehr zum Positiven entwickelt. Spielerisch, um das ganze Umfeld. Also es gibt jetzt ein Sonderheft von der großen Eishockey-Zeitung. Also es gibt ja nur eine Eishockey-Zeitung im Endeffekt in Deutschland, die Eishockey News. Oder es gibt, glaube ich, 2. Es gab nochmal die Eishockey World, aber ich glaube, die gibt es gar nicht mehr. Und da wird Bremerhaven auch als professionell geführtester Club in der zweiten Eishockey-Liga betitelt. Und das kommt auch nicht von irgendwo her. Ja, also... nee, das glaube ich. Also was ich habe den Vergleich ja nicht zu Bundesliga-Vereinen oder NHL jetzt sogar, ne? So nochmal die Stufe weiter, so, und was da an Entertainment einfach auch oder an Show nebenbei läuft, ne? So, das ist ja auch alles wichtig und hält die Stimmung an und das Erlebnis einfach auch, ne? So, dass du dann irgendwie so eine Pre-Show hast, dass dann irgendwie die Leute da einlaufen, die Spieler einlaufen, dass da Lichteffekte stattfinden, dass da ein Stadionsprecher ist, der da richtig, richtig Gas gibt. Ja, das ist auch gleichzeitig die, wie ich das erlebt habe, da in dem Eisstadion, die Verpflegung eigentlich da mehr oder weniger um die Ecke hast, ne? Dass du dann, also dass du da überall verschiedene Sachen kriegst, Getränke, du kriegst da, also klar, kriegst du woanders auch, aber auch, du musst ja nicht weit rennen dafür, so. Nö. Es ist alles irgendwie überschaubar, es ist auf jeden Fall eine geschlossene Halle und wenn du kannst das super abdunkeln für die Show, dann ist einfach echt dunkel, ne, so, dann geht das da richtig ab, so mit dem Videowürfel, den ich super finde, oder wenn dann eben auch das Spiel dann losgeht, wenn dann die Spielbeleuchtung angeschaltet wird, dann ist das einfach alles so glasklar, irgendwie super gut zu sehen und ich glaube auch, dass du als Zuschauer in Bremerhaven in der Eishalle einfach auch eine ganze Menge Komfort hast und dass dir da einfach auch schon eine ganze Menge geboten wird einfach, also ja, also klar, also das auf jeden Fall, also auch da Komfort zum Vergleich der alten Halle ist um zig Sachen gestiegen, also Auch ich war jetzt letztes Jahr oder Anfang des Jahres war ich in Bad Nauheim, habe mir dort ein Spiel von den Pinguinen angeguckt. Das kannst du überhaupt nicht vergleichen. Da ist kein Videowürfel, da ist eine offene Halle, da hast du in der Ecke irgendwo so eine kleine Toilette, nein, nicht eine kleine Toilette, da hast du schon eine relativ große Toilette. Eine? Aber das ist, die, also ich glaube, die haben zwei Räume, wo die große, lange Pissoirs haben. Und zwar welche, wo du so halb auf dem Boden pinkelst, weißt du, so eine Pinkelrinne. Ah. Und ja, das ist, ist jetzt nicht so komfortabel, finde ich. Nee. Vor allem nicht für die zum Saubermachen hinterher, ne? Richtig. Und das ist schon was anderes. Stadionsprecher, über die Qualität eines Stadionsprechers kann man jetzt natürlich viel diskutieren. Da kann man machen, was man will. Man muss sich mit dem abfinden, was man meistens auch kriegt. Wobei ich den Stadionsprecher in Bremerhaven schon sehr gut finde. Aber es gibt auch Stadionsprecher, die in anderen Stadien gut sind. Aber es gibt auch halt welche, die grottenschlecht sind. Ja. Und ich glaube, dass das Gesamtpaket in Bremerhaven, ob das jetzt Stadionsprecher ist, ob das jetzt dieses ganze Medienteam ist, was wir ja vorhin schon angesprochen haben. Ja. Bremerhaven ist da sehr gut aufgestellt. Bremerhaven ist bei der Live-Übertragung, also diesen Livestream im Internet, absoluter Vorreiter. Es gibt keinen, gerade in der zweiten Liga, ich mache das jetzt nur im Vergleich der zweiten Liga, weil in der DEL hast du ja noch die Live-Übertragung im Fernsehen und auch gibt es auch einen Internetstream zu einigen Spielen immer. Und da gibt's in Bremerhaven, du hast in Bremerhaven Moderator, du hast in Bremerhaven, also im Livestream, du hast in Bremerhaven immer die Anzeige über die Spielzeit, die Strafe, Spielstand. Du hast drei Kameras, haben die jetzt momentan dort laufen, in Full HD. Also wenn du Glück hast, kannst du Full HD gucken. Auf jeden Fall kannst du auf jeden Fall 720p gucken. Also HD ready. Und das ist schon, also wie gesagt, da sind die schon absoluter Vorreiter. Sag mal hier, der Moderator von Sprayed TV, sprade.tv, ne? So genau, ja. Das ist auch die Internetadresse, oder? Ja, genau. Das ist doch der Sport- oder Online-Redakteur von der Nordsee-Zeitung, oder? Richtig, das ist der von der Nordsee-Zeitung. Der hat jahrelang hat er, das kommt noch dazu, Bremerhaven hat zum Beispiel auch bei jedem Auswärtsspiel ein Radioteam vor Ort. Das heißt, du kannst ja im Radio, entweder per Stream im Internet oder halt, wenn du in Bremerhaven wohnst, da normal im Radio, kannst du dir das Eishockeyspiel live im Radio anhören. Was auch in Deutschland über die Jahre gesehen einmalig ist. Es gibt, also inzwischen gibt es viele, die es machen, aber Bremerhaven war dort auch Vorreiter, dass die wirklich zu allen Auswärtsspielen gefahren sind und haben dort Radio gemacht. Und da hat Matthias Berlinke, das ist der Moderator, hat dort früher die ganzen Spiele moderiert. Und ist dann zur Online-Redaktion der Nordsee-Zeitung gewechselt und dann wurde gesagt, ja, du kannst jetzt natürlich nicht mehr überall hinfahren und. Und der macht jetzt die Moderation bei Spray TV und moderiert dort die Spiele. Macht auch sehr gut. Das macht er sehr gut, ja. Also man kann das mitkriegen, wenn man sich im Nachfeld oder in der Nachzeit die Spielzusammenfassung anguckt, die bei YouTube ja immer so ein paar Tage später dann hochgeladen wird. Und da kriegt man ja auch schon seine Stimme dann in dem Moment mit. Und der ist da auch mit voller Energie bei. Also der ist da, der lebt das auch. Also ja. Ja. Das merkt man vor allem bei heimischen Torerfolgen. Ja. Ja, aber das machen da ja viele. Also du hast halt als Moderator, also ich habe das selber mal getestet mit Radiomoderation einmal oder zwei Spiele habe ich glaube ich mal gemacht. Du bist immer parteiisch. Es geht gar nicht anders, weil du lebst für den Verein. Du bist der Verein. Du bist ja auch nur Fan, sag ich mal so. Du bist ja als Fan da irgendwie rangekommen. Das war für Matthias Berlinke so. Das betrifft mich, wenn ich jetzt im Live-Ticker schreibe. Natürlich schreibe ich dort auch ein bisschen parteiisch. Oder auch egal wen du hast, egal wo du ihn hast, es ist jetzt nicht so, dass du da einen Sky-Reporter sitzen hast, der ja normalerweise relativ neutral sein sollte. Da gibt's ja nun auch so ein paar andere, deren Namen ich jetzt mal nicht erwähne. Ja. Und die sind dann auch parteiisch, sollten sie eigentlich nicht sein. Meiner Meinung nach. Maschelreif, ja. Genau. Und es gehört irgendwo dazu. Also auch, wie gesagt, es kam schon oft Beschwerden, ja, der ist so parteiisch und hast nicht gesehen. Ja, aber er ist auch irgendwo Fan. Er guckt sich das auch an und fiebert auch mit. du wirst auch in keiner Zeit, in keiner Lokalzeitung, ob du jetzt in Bremen den Weserkurier liest und dort was über Bremen liest, du liest meistens irgendwas Positives. Natürlich, wenn die schlecht gespielt haben, schreiben die auch schlecht. Aber der Moderator, wenn Bremerhaven schlecht spielt, dann sagt er auch, oh, die spielen jetzt aber Grütze oder so, weißt du? Aber trotzdem ist man irgendwo parteiisch. Man achtet mehr auf die eigene Mannschaft, als dass man auf die andere Mannschaft achtet, weil die eigene Mannschaft auch wesentlich besser kennst. Und jetzt überlegst, du hast 26 Heimspiele in der Vorrunde gehabt, also in der Hauptrunde gehabt. Also nur 52 Spiele haben die gemacht. Du hast gegen jeden Gegner zweimal gespielt zu Hause. So, da kenne ich natürlich das Team von den Pinguinen wesentlich besser, als wenn da jetzt Ravensburg, Landshut oder was weiß ich nicht, wer kommt. Die beiden sind übrigens, einer von den beiden wird übrigens der Gegner im Halbfinale. Das klärt sich noch. Das klärt sich gerade in diesem Moment. Gut, und für den geneigten Hörer gibt's noch Karten, ne? Für den geneigten Hörer gibt's noch Karten, ja. Sind die genauso teuer wie auch vor? Oder die sind genauso teuer wie davor. Momentan sieht es so aus, also wenn der Podcast online ist, wird es wahrscheinlich schon so sein, aber ich gehe momentan ganz fest davon aus, dass Landshut das Ding heute gegen Ravensburg dicht macht. Okay. Ja, also heißt es... Alle in die Halle. Ach, ich wollte es gerade sagen. Kannst du irgendwie bei jedem lesen, der dazu... Alle in die Halle! Ja, ja, das ist so. Ja, genau. Egal wohin, das, ne? Auch in, genau. Auch in den Gästeblock, ruhig rein. Ja. Du, ich sag mal so, wenn der Heimblock ausverkauft ist, wir haben immer generell wenig Gästefans da. Du freust dich in der ganzen Saison, wenn da 20, 30 Gästefans kommen. Überhaupt. Manchmal hast du auch nur einen oder so da. Ja. Das ist schon, da freut man sich denn richtig drüber, weil wir halt auch am weitesten entfernt sind von allen. Aber in den Playoffs, also was jetzt zum Beispiel im Viertelfinale haben wir gegen Weißwasser gespielt, die sind regelmäßig, glaube ich, mit 100 Mann oder sowas da gewesen. Das ist natürlich gleich ein ganz anderes Feeling. Ja, ja. Das stimmt. Und wenn der Heimstehplatz oder Heimblock, sag ich mal, ausverkauft ist, dann geht man als geneigter Fan natürlich auch dazu, zu sagen, ich kaufe mir jetzt Karten für das für den Gästeblock, sage ich jetzt mal so. Das ist ja nicht so wie beim Fußball, dass da jetzt, sage ich mal, so massiv drauf geachtet wird. Und da steht jetzt nicht an jedem Block irgendjemand und guckt, wie viele Plätze da jetzt noch sind. Also es gibt jetzt noch Karten, nicht mehr viele. Das kann ich, so viel kann ich sagen. Ich gehe davon aus, dass Freitag ausverkauft ist. Ja. Alle in die Halle. Alle in die Halle. Genau. Hey. Das finde ich gut. Ja, ja. Ich finde es gut für die Mannschaft und das wird dann auch so ein Selbstläufer, ne? Wenn wir die Fans da anpeitschen. Ich glaube, das ist für Bremerhaven auch gut, dass sie einfach immer ein Aushängeschild haben, sportliches, also einfach, dass sie Thema bleiben und für die Bremerhavener ist es gut, dass sie halt irgendwie nicht immer nur die... Nee, das sei jetzt nicht. So, dass sie halt irgendwie das Anhängsel von Bremen sind irgendwo, ne? So, das ist so. Sondern, dass sie halt eben auch was eigenes Erfolgreiches haben, so irgendwo. Und ja, die haben zwei erfolgreiche Mannschaften. Genau, wenn du jetzt überlegst, im Mannschaftssport hast du zum Beispiel in Bremen ja nur Werder, die erste Liga spielen. Ich glaube, sonst hast du mannschaftssporttechnisch nicht so viel. Krampke, ne? Handball war mal ganz weit oben. So. Krampke war früher. Ne? War, haben genau. Und so. War mal früher, genau. So, und wenn du überlegst, du hast in Bremerhaven, hast du halt Basketball, die erste Liga spielen noch. Wer weiß wie lange. Momentan sieht das ja nicht so gut aus. Ich weiß jetzt nicht, wo sie in der Tabelle stehen, aber sah ja in dieser Saison nicht so gut aus. Und halt Eishockey, die erste Liga spielen wollten immer, aber nicht konnten, weil halt dieser sportliche Aufstieg nicht geht. Aber die halt sehr gut und sehr professionell zweite Liga spielen, und zwar oben mit. Ja, finde ich gut. Ich auch. Und so ist es. Wenn es am besten ist, soll man aufhören. Jetzt? Nein, jetzt? Wir sind beim Besten angekommen. Das war der RLV Bremerhaven. Das ist das greifbarste Stück. Ich bin mal gespannt, ob wie viel Podcast-Zuhauer. Genau, haut auf uns rum. Genau, haut auf uns rum. Zuhauer und Hörer hier haben aus dem Bremer Raum. Oder wir werden das ja auch ordentlich teilen über. Über Twitter und ja, der ist jetzt schon zu lang. Irgendwie ist der Soundcloud, der Free-Account ja schon gleich dicht irgendwie. Aber ich habe so ein archive.org. Also, ja, so okay. Einen Link gebe ich dir dann und dann teilen wir den fröhlich rundherum und dann wird der auch noch ein bisschen aufgepimpt, der Podcast und also Pimp My Podcast. Pimp My Podcast audiomäßig nochmal ein bisschen Leveler rein, Kompressor und die lustigen Versprecher raus und reinschneiden und neues Intro brauche auch noch, das muss ich auch noch irgendwie basteln. Also. Und für mich meine Stimme noch ein bisschen angenehmer für die Leute machen. Ich habe hier so ein Tool. Alien Voice. Ja, genau, das nehmen wir. Das nehme ich, das knall ich darüber oder mach Echo, aber dann geht hier nicht in der Knie. Weiß auch nicht. Nee, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wir sind am Ende der 6. Nachgedacht-Podcast-Folge, dem Relaunch. Der Hörspiel, der reine Hörspiel-Podcast ist damit offiziell erstmal beerdigt. Der neue Entertainment-Podcast sozusagen geboren mit dem heutigen Tag und es hat mir persönlich ganz, ganz viel Spaß gemacht. Es war das, was ich mir davon versprochen habe, nämlich ein fröhlicher, lebendiger, dynamischer Austausch. Mit dir, Sören, würde mich freuen, wenn du Lust hast, dabei zu sein das nächste Mal. Na klar. Ne? Wie heißt unser Spruch immer? Mittendrin statt nur daneben oder so. Ja, nein. Und, Alinealle. Alinealle. Genau. So, das ist Alinealle. Motto, alle in die Halle. Das, das ist überall. Alle in den Podcast. Ja, genau. Alle rein. Ja. Alle kaufen. Nee, aber wie gesagt, wir sind am Schluss und ich bedanke mich natürlich fürs Zuhören und wir sind gespannt, wie der Podcast bei euch ankommt. Vielleicht habt ihr Bock auf den verschiedenen Sharing-Portalen, eure Kommentare zu hinterlassen oder den Podcast überhaupt erstmal zu abonnieren. Ich werde zusehen, dass ich den Feedburner aktualisiere, dass ich auf jeden Fall auch den iTunes Feed aktualisiere. Das geht aber alles über Feedburner, das kriege ich ganz gut hin, glaube ich. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet zum Podcast. Ich bedanke mich an dieser Stelle, Sören. Ich mich auch. Also, bis dann. Bye, bye.